Die rote Herberge. Ein Hörspiel nach einem Film von Claude Antoine Lara. In Südfrankreich im Jahre 1833 irrten zwei vermummte Gestalten auf einem verschneiten Fußpfad durch den nächtlichen Schneesturm, der die Berge der Ardèche heimsuchte. Der eine war ein lebenslustiger, dicker, kleiner Bettelmönch, der einem guten Mahl oder einem saftigen Braten nie abgeneigt war. Der andere, der schüchterne junge Janoux, war ein angehender Novize, der sich auf dem Weg in sein Kloster befand. Pechschwarz war die Nacht und eiskalt. Man sah die Hand nicht mehr vor Augen. So verfiel der Mönch darauf, dass zwar Mitternacht nicht mehr fern, desto ferner aber das alte Kloster war. Sieh an, ein Jägersmann. Ach ja, so ein Hasenpfeffer ist schon was Gutes. Ora pro nobis. Ein schöner Speckpfannkuchen wäre auch nicht zu verachten. Ora pro nobis. Ich spreche von wichtigen Dingen, Janu. Wie bitte? Hast du keinen Hunger? Und ob? Ist das Kloster noch weit? Vor Mitternacht werden wir nicht dort sein. Tore Sebornea. Ora pro nobis. Christianorum. Ora. Ehrliche Mutter Gottes, ein Stock. Geht's wieder? Ah! Mit einem Schlag gab die Brücke unter dem Mönch nach, die Planken barsten, bis zur Hüfte steckte er in dem Loch und zappelte. Es zieht auf einmal so furchtbar zwischen den Beinen. Oh, Mon Père. Wo hänge ich denn hier? Wo? Wo? Oh, Mon Père. Ein Abgrund. Abgrund? Wo ist ein Abgrund? Unter uns. Na, dann ist es die Brücke. Ja, das könnte sein. Ah, wenn es wirklich die Brücke ist, dann ist es nicht mehr weit bis zur Herberge. Was für eine Herberge? Ah, das ist eine gute Herberge, mein Sohn. Waren Sie schon mal drin? Oh nein, drin war ich noch nicht. Aber sie soll vortrefflich sein. Und ich frage mich, wenn ich es so bedenke, ob es nicht unser lieber Herrgott war, der uns die Herberge an unseren Weg gebaut hat. Unser lieber Herrgott, er nimmt alles wahr. Und so muss er auch merken, dass wir nicht mehr können. Refugium peccatorum. Ora pro nobis. Oder wie wär's mit einer saftigen Wildschweinkeule, mit einer kräftigen Rotweinsauce und Kartoffelpüree? Janoux, mein Sohn, wir sind gerettet. Siehst du das Licht da hinten? Vor den Weiden erhob sich die Herberge aus der Finsternis. Da lag sie, tief in den Schnee gedockt, der bis an die Fenster reichte, wie ein hungriges Raubtier vor dem Sprung. Das Dach ächzte unter der weißen Last. Komm schnell! Ich hatte erst Angst, Sie schlafen schon, aber nein, sieh mal, die Fenster unten sind noch erleuchtet, also sitzen Sie doch beim Essen. Also werden wir uns zu Ihnen setzen und an der allgemeinen Unterhaltung teilnehmen. Wenn wir jedoch bemerken sollten, dass Rüpel unter Ihnen sind oder gar Betrunkene, vielleicht auch leichte Mädchen, also dann allerdings... Brechen wir wieder auf. Du bist wohl nicht bei Trost, dann essen wir am Nebentisch, das ist alles. Aber werden Sie uns denn aufnehmen ohne Geld? Ach, Janu, du kennst das gute Herz der Leute hier nicht. Mon Père, haben Sie sich wehgetan? Einen armen Mönch bezahlen lassen, das ist eine Idee, auf die kämen Sie niemals. Sie wissen, dass der Herr es Ihnen lohnen wird, indem er Ihre Unternehmungen segnet. Oh, Janu, sieh doch nur ein hübsches Mädchen, das einen Schneemann baut. Und mit einem Neger, schwarz auf weißem Schnee. Komm. Ist er nicht schön? Und ob er schön ist. Aber Sie sind es auch, kleine Mademoiselle. Ich habe meinen Schutzengel noch nie gesehen, aber jetzt stelle ich ihn mir mit ihrem liebreizenden Gesicht vor. Ah, ihr habt euren Schneemann ja auch noch gar nicht fertig. Die Nase fehlt. Ah, machen Sie nicht kaputt. Mach ihm doch bloß seine Nase, da. So, und jetzt braucht er noch sein Pfeifchen. Das habe ich. Ich habe sein Pfeifchen. Na, wunderbar, bitte sehr. Aber es fehlt ihm immer noch etwas. Ein hübscher Hut, das ist es. Ach, da haben wir schon einen. Na bitte. Jetzt ist es ein richtiger Schneemann, so muss er aussehen. Pardon. So einen schönen Schneemann haben wir noch nie gehabt. In der Gaststube hatten auch 5 Reisende aus einer Postkutsche vor dem Unwetter Unterschlupf gesucht. Unter ihnen eine ältliche runde Comtesse, ein gestelzter britischer Dandy im Tweedrock, sowie ein dekadenter, reicher Bankier und ein junges Ehepaar auf seiner ersten Reise. Auch der Kutscher selbst wärmte sich die Füße am prasselnden Kaminfeuer. Sie dürfen sich vor allem nicht erkälten, Mon Père. Fittich, bringen Sie einen Glühwein für Mon Père. Vielen Dank, mein Kind. Haben Sie eigentlich schon zu Abend gegessen? Nein, seien Sie unbesorgt, Mon Père. Ah, sehr gut. Ich habe nur gefragt, Monsieur, weil Sie schon beim Kartenspiel sind. Sie haben bestimmt auch nasse Füße, Mon Père. Dann müssen Sie die Schuhe ausziehen, Mon Père. Meinen Sie, ich kann mir das erlauben? Aber dann kommen Sie, Mon Père, hier ist noch Platz. Ich bin auch keine Frage, ach, Mon Père. Der Bettelmönch schnürte sein Bündel auf und kramte einen verhüllten Gegenstand hervor, den er andächtig auf den Tisch stellte. Oh, diese herrliche Seide! Wenn Sie erst wüssten, was drunter ist. Was ist das, Mon Père? Ein Kleinod von seltener Kostbarkeit. Ein Schatz, der so groß und wertvoll ist, dass ihn selbst der reichste Mann mit seinem ganzen Vermögen nicht bezahlen könnte. Ein Splitter vom Schienbein unseres großen Schutzheiligen, unseres heiligen François Regis. Ach, du meine Güte! Oh! Der ist ja aus Gold. Aber natürlich ist er aus Gold. Mit Rubinen, Opalen, Smaragden und Diamanten besetzt. Aber das ist nichts im Vergleich zu dem Wert. Dem großen, unschätzbaren Wert dieser Reliquie. Wenn man alle Splitter vom Schienbein des François Regis zusammensetzen würde, dann wäre er kein Heiliger mehr, sondern ein Tausendfüßler. Monsieur, es ist besser, mit 1000 Füßen in den Himmel zu gehen, als mit 2 ins Fegefeuer. Oh, nicht so schnell. Ich habe ihn ja noch gar nicht richtig gesehen. Ich hatte nämlich schon immer eine besondere Vorliebe für den heiligen François Regis. Vielen Dank für die warmen Worte, mein Sohn. Vor allem, wenn er so präsentiert wird. Ich erlaube Ihnen, den Schrein zu küssen. Mmh. Und allen anwesenden Christen auch. Das genügt, Vater. Der Mönch übersah den hinterlistigen, gierigen Blick, mit dem der Wirt, ein düsterer, dunkler Gesell, klein von Wuchs, der grobe, bäuerliche Kleidung trug, die Reliquie betrachtete. Seine Frau aber, groß, dürr und knorrig, die die Gäste mit verschlagenem Blick musterte, lächelte böse. Außer den beiden schienen in der abgelegenen Herberge nur noch ein farbiger Hofknecht und Mathilde, die Tochter der Wirtsleute, zu leben. Also heute bin ich überhaupt nicht in Form. Nach dem Abendessen gebe ich in einer Branche. Soll ich Sie so hinstellen? Hierher, mein liebes Kind, zu mir. Mademoiselle, bitte tun Sie mir einen Gefallen. Ich vertraue Ihnen seine Stiefel an und geben Sie ihm nicht wieder. Dann kann er wenigstens nicht weglaufen. Hm? Und jetzt werden wir uns zu Tisch begeben. Ja, sonst wird die Suppe kalt. Ja, keine Scheinung. Ja. Du setzt dich jetzt brav neben mich, ganz brav. Soll ich Ihnen vielleicht ein Kissen holen, meine Liebe? Oh, bemühen Sie sich nicht. Ich glaube kaum, dass Sie eins finden werden. Dann müssen wir eben gute Miene zum Bösenspiel machen, nicht? Benedikt Domine. Benedikt Domine nos hasetur dona quella getagta sumus sum tui per Christum Domino nostrum. Amen. So, mein kleiner Janu, nimm deine Serviette, binden Sie dir um den Hals und lass den Kopf nicht so hängen. So ist das gut. Ach, jetzt fällt es mir ein. Ich habe ganz vergessen, ihn vorzustellen. Bitte entschuldigen Sie. Steh auf, steh auf. Das ist der Novize Jean de Mézillac. Eine bedeutende Familie im Privat. Ach, ja? Sein Vater ist Gerichtspräsident aus einer alten Juristenfamilie. Aber er ist zu anderen berufen. Er hat der Welt entsagt. und wird wie ich eine Kutte tragen. Das schönste Gewand, das es gibt. Ja. Das der Armut und der frommen Enthaltsamkeit. Dein Glückwunsch. Setz dich, mein Sohn. Eine vorzügliche Suppe. Ah, köstlich. Kastaniensuppe. Ja, aber es ist sehr heiß, ne? Aber Sie müssen ein bisschen pusten. Ich erlaube es Ihnen. Ehe noch der Mönch den Löffel heben konnte, trat der farbige Diener von hinten an ihn heran, um ihm etwas ins Ohr zu flüstern. Aber doch nicht jetzt, ich habe gerade mit der Suppe angefangen. Und es fällt dir jetzt ein, so plötzlich? Meine Freunde, jemand verlangt meinen priesterlichen Beistand. Siehst du, Janu, es war wichtig, hier zu bleiben. Ohne mit der Wimper zu zucken, goss der Mönch die Suppe zurück in den dampfenden Kessel. Fragende Blicke richteten sich auf ihn. Aber, was ist denn? Ich esse sie auch lieber heiß. Tut mir das leid, ein Priester ist wie ein Arzt. Nie ist er sein eigener Herr. Fetisch, dem Diener folgend, trat der Mönch missgelaunt in den dunklen Flur und stieg eine schwere alte Holztreppe hinauf. Seltsam, wie duster das Haus nun schien. Sind Sie müde? Glauben Sie vielleicht, dass Sie bald sterben werden? Oh, ich bestimmt nicht. Sie bestimmt nicht, wer sonst? Lassen Sie mich beichten, dann wissen Sie es. Lassen Sie mich beichten, das ist leicht gesagt. Denken Sie, ich kann einfach so die Beichte abnehmen, mir fehlt alles, was ich dazu brauche. Und was brauchen Sie dazu? Ich brauche einen Beichtstuhl oder zumindest ein Gitter. Ein Gitter? Damit wir unsichtbar füreinander sind. Warum? Warum? Immer diese dummen Fragen. Ich frage mich das auch nicht und ich bin ein Mönch. Ich vermute, damit man nicht weiß, mit wem man es zu tun hat. Aber Sie wissen doch, dass Sie es mit mir zu tun haben. Mit einem Gitter wüsste ich es nicht mehr. Na, schön. Aber es scheint Ihnen ja plötzlich viel besser zu gehen. Fetisch? Madame? Bring mir den Kastanienrost her. Ich denke doch, das wird genügen. Auf einmal sind Sie eine gute Christin geworden. Aber Sie haben eine große Sünde begangen. Sie wollten einen armen Priester Essen abhalten. Danke. Nicht nur hatte man ihn bedauernswerten vom Essen abgehalten, nun würde er zum ersten Mal eine Beichte durch einen Kastanienrost abhalten. Hoffentlich ist unser Herrgott damit zufrieden. Na, was ist? Erst eine Frage, Montpierre. Ist es wahr, dass ein Priester keinem Menschen weitersagt, was man ihm beichtet? Ach, hören Sie, meine Tochter. Seit 2000 Jahren wird die Beichte abgenommen. Und nur Gott weiß, wie viele Sünden das sind, wie viel Jammer. Aber nicht einmal ist das Beichtgeheimnis verletzt worden. Der heilige Anselmus hat sich lieber die Zunge mit glühenden Zangen herausreißen lassen, ehe er etwas verriet, das man ihm anvertraut hatte. Obwohl es wirklich vollkommen unwichtig gewesen ist. Und woher weiß man das? Weiß ich nicht. Und den heiligen Chrysostomus, den hat man auch verstümmelt. Man hat ihm unter anderem den Schwanz... Das heißt, Mutter, ich glaube Ihnen. Wie ist es mit Ihnen? Würden Sie sich die Zunge rausreißen lassen? Och, das wäre bei mir gar nicht notwendig, denn was zu diesem Ohr hineingeht, geht zum anderen hinaus, hä? Und zwischen den Ohren? Bleibt da nicht ein wenig haften? Och, kaum der Rede wert. Sobald das Beichtkind mir den Rücken kehrt, ist es wie weggeflogen. Das ist eine Gnade, die uns Gott gewährt hat. Stellen Sie sich mal vor, bei dem, was man uns alles erzählt. Sprechen Sie, Ihr Confiteor. Ich hab's vergessen. Na schön, dann fangen Sie mit Ihrer Beichte an. Es war vor 20 Jahren, mon père. Sie haben seit 20 Jahren nicht mehr gebeichtet? Nein, mon père. Ach, dann wird's lange dauern. Wenn Sie mich immer zu unterbrechen, dauert's noch länger. Ah, machen Sie ein bisschen schnell. Es war vor 20 Jahren, mon père, da haben mein Mann und ich diese Herberge hier übernommen. Übrigens, wir waren Jahrmarktshändler. Und eines Tages verspürte mein Mann das Bedürfnis, sesshaft zu werden. Deshalb haben wir uns hier niedergelassen. Ich wunderte mich, ich sagte zu ihm, Martin, sagte, hier gibt's doch kaum Verkehr. Aber er antwortete mir, mach dir keine Sorgen, Marie, hier wird es keine tote Saison geben. Darauf sagte ich, wir brauchen doch Gäste und es werden bestimmt nicht viele. Darauf sagte er, viele werden vielleicht nicht kommen, aber Wir werden sie behalten. Ich verstand nicht recht, was er damit sagen wollte. Ja, ich verstehe es auch nicht. Warten Sie es doch ab. Er machte nämlich gerne ein Späßchen. Damals jedenfalls. Aber bei unserem ersten Gast habe ich dann verstanden. Es war ein großer, dicker Spitzenhändler mit seinem Pferd. Wir haben es lange hier behalten. Das Pferd. Den Spitzenhändler haben wir auch lange hier behalten. Eigentlich ist er noch hier. Ich weiß auch noch, wo er ist, weil er doch der Erste war. Unten im Garten. Unter der Kastanie. Unter der Kastanie? In der Erde? Natürlich in der Erde. Er war doch tot. Er war tot? Och, der Arme. Und für Sie war das gewiss ein Schlag, hm? Der zweite Gast war einer aus Paris. Ein hübscher Junge. Und Junggeselle. Das war viel besser. Ach, wirklich? Warum? Weil um einen Junggesellen niemand trauert. Darum war es besser. Ach, der ist wohl auch gestorben? Der zweite? Ah, Sie hatten aber viel Pech. Aber er hat wirklich nicht viel leiden müssen. Und der dritte Fremde, der hat überhaupt nicht mehr gelitten. Mein Mann hatte ja inzwischen Übung bekommen. Ah, Ihr Mann hatte inzwischen Übung bekommen. Ja, ja, er hatte inzwischen Übung. Du lieber Gott, ich glaube, jetzt habe ich verstanden. Was sollen Sie machen? Es ist eben so einfach. Haben Sie denn die kleine Stiege nicht gesehen, die direkt in den Keller führt? Die animiert einen doch geradezu. Da ist es also passiert? Mit den ersten dreien, ja. Sind es noch mehr gewesen? Ah, wir zählen sie bald nicht mehr. Ah, sind da nicht mehr als, sagen wir mal, nicht mehr als 10? Ach, mon père. Vielleicht 20? Wenn es nur 20 wären. Was? 30? 31? Aber mon père, Sie wissen doch, das geht seit 20 Jahren. Und bei 31, das macht ja nicht mal 2 im Jahr. Und was ist das schon? Knapp 2 pro Jahr. Ah, das hat etwas für sich. Also, wie viele? Wenn Sie es unbedingt wissen wollen mit dem heute Abend, sind es 105. Mein Gott. Wo bin ich bloß hingeraten? Aber das erkläre ich Ihnen doch gerade, Montpellier, in einer Herberge, in der man jeden Gast umbringt. Wir haben hier einen richtigen Friedhof. Und dabei liegen noch nicht mal alle unter der Erde. Den von heute Abend, den können Sie noch betrachten. Wo denn? Wenn Sie durchs Fenster sehen. Ja? Da? Ich sehe nichts. Ich sehe wirklich nichts. Wo ist er denn? In dem Schneemann drin. Innen drin? Innen drin. Wissen Sie, mon père, ich finde ihn da ganz gut aufgehoben. Auf jeden Fall besser als in einem Schweinebauch. Sie verfüttern die armen Christen an ihre Schweine? Ja, und die fressen sie gern. Und essen Sie Schweinefleisch, Madame? Also, um aufrichtig zu sein, ich mache mir nicht viel daraus, mon père. Ach, mon père, seit Sie hier sind, mache ich mir Sorgen. Mein Mann nämlich, der hat keine Gottesfurcht. Ihre kleine Kirche hat ihm so gefallen, dass er gesagt hat, da hilft kein Gott, der muss dran glauben. Auf der Kellerstiege? Oh, ob auf der Stiege oder im Zimmer, das ist vollkommen egal. Auf der Stiege macht es mit dem Hammer und im Zimmer mit dem Messer. Oh, Sie können ganz beruhigt sein, mon père. Sie bekommen vorher einen schönen Kräutertee und dann spüren Sie gar nichts. Also schön, meine Tochter, das ist alles nicht so schlimm. Ihr Mann steht hinter der Tür und horcht. Machen Sie sich bitte keine Sorgen. Sie brauchen sich auch nicht mehr zu rechtfertigen. Und vor allem erbitten Sie keine Absolution von mir. Das wäre nicht der Mühe wert. Und hieße die Gnade Gottes verschwenden. Ein kleiner Segen genügt vollkommen. Also, mein Kind, gehen Sie in Frieden, mein liebes Kind. Was ist, Marie? Was machst du denn da? Ich brauche dich in der Küche. Und Sie, warum sind Sie doch nicht bei Tisch? Ich bin schon auf dem Weg. Und jetzt vergessen Sie alles, was ich gesagt habe. Was soll ich denn vergessen? Oh, fühlen Sie sich nicht wohl, mon père? Überhaupt nicht. Ich habe so weiche Knie. Warten Sie, dagegen hilft ein guter Schnaps. Vielen Dank. Dann kann ich mich ja so bald wieder auf den Weg heben. Sie wollen also nicht bei uns bleiben? Nein, glaube nicht. Oh, das Wetter klart auf. Stimmt nicht mehr. Und obgleich Ihre Herberge sehr ordentlich geführt ist, ich halte es für besser, wenn der Novize im Kloster schläft. Oh ja, Monfer, das verstehe ich sehr gut. Wir bedauern natürlich, Sie zu verlieren, aber ganz wie Sie wünschen. Darf ich Ihnen vielleicht leuchten, Monfer? Passen Sie auf, hier stolpert man leicht. Kann ich mir vorstellen. Hier kann schnell ein Unglück passieren. Machen Sie den Teufel nicht an die Wand. Oh, das war nur so dahingesagt. Oh. Pardon, mon père. Wirklich ein hübsches Kind, Ihre Kleine. Nicht wahr? Sie ist doch schon so gut wie verlobt. Ah. Und wer ist der Glückliche? Ein Gendarme. Ah. Ein Brigadier der Gendarmerie. Ah. Sie verstehen doch wohl, warum. Nein. Überlegen Sie mal. Bei unserer Tätigkeit muss man gut mit der Gendarmerie stehen. Kann man von Nutzen sein. Madame, Sie spielen gewiss auf Dinge an, die mir vollkommen aus dem Gedächtnis entschwunden sind. Hä? Also, mon père, wünsche gute Reise. Vielen Dank. Ganz meinerseits. Und bleiben Sie gesund. Vielen Dank. Bleiben Sie auch gesund. Alles Gute für Sie. Und auch für Ihre Lieben. Und es bleibt unter uns. Es bleibt unter uns, natürlich. Unser Haus steht Ihnen offen, wann immer Sie wollen. Oh, vielen Dank. Ich werde bei Gelegenheit daran denken. Kreidebleich und schwankend schleppte sich der Mönch zurück in die Gaststube. Erst jetzt bemerkte er den eisernen Riegel vor der Tür. Und noch etwas sah er. Die Fenster waren vergittert. Oh, Sie hatten doch vorher so großen Hunger. Das Essen war einfach köstlich. Ich hätte bloß vergessen. Ja, aber schnell zum Tisch, Frau Pfeffer. Ja, ich habe Sie wirklich vergessen. Der Mönch wurde leichenfahl. Die sechs Reisenden, an sie hatte er gar nicht mehr gedacht. Mein Gott, das ist unvorstellbar. Was meinen Sie, was ist unvorstellbar? Nichts, nichts. Aber nun setzen Sie sich vor, Herr. Wir haben ihn auf die Suppe warm gehalten. Monsieur de Maizière. Ja, Madame. Nein, nein, bitte keine Suppe. Ah, wie wär's denn mit einem schönen Stück Schweinefleisch? Ah, nein, kein Schweinefleisch, alles. Aber kein Schweinefleisch. Oh, aber der Herrschaften hier hat das ganz hervorragend geschmeckt. Glauben Sie mir, es ist köstlich. Und wunderbar zart. Das Fleisch der hiesigen Schweine hat wirklich ein ganz besonderes Aroma. Oh, hier, Montfer, Sie müssen es einfach mal probieren. Es schmeckt Ihnen bestimmt, Montfer. Ich habe nichts anderes gegessen. So gut war es. Wurst, Schinkenbraten. Ich kann nicht mehr. Ah, meine Freunde. Meine Freunde, die hier um diese Tafel versammelt sind. Ich wünsche... Guten Appetit. Und Ihnen auch guten Appetit. Du kommst nicht mit. Aber Sie sind doch vorhin so hungrig gewesen. Was ist mit Ihnen los? Mutter, was haben Sie denn nur? Was ich habe, Madame? Ich habe Augen, die größer sind als mein Magen. Das habe ich. Aber Sie sehen so missmutig aus, Mon Père. Oh, ich bin nicht missmutig, Madame. Ich bin nur etwas unruhig. Als der Wirt einige Minuten später, verschlagen durch ein gewisses geheimes Loch in der Wand der Kochstube in das Gastzimmer linste, sah er etwas, das ihm überhaupt nicht gefiel. Also, Sie wollen uns wirklich ein Stück Weges begleiten? Oh! Nach dieser Mahlzeit werden uns ein paar Schritte gut tun. Wie ist es mit Ihnen, Milord? Ich komme auch mit. Wir kommen alle mit. Das würde ich sagen, muss das Nachtmärchen nicht übernehmen. Er entführt uns die Gäste dieser fromme Bruder. Was hast du diesem Mistkerl da oben gebeichtet? Hör mal zu, Mann. Gestehe es, du hast da oben ausgepackt. Ja. Du hast mich an einen Bettelmönch verraten. Ich habe nicht. Ah, ich bin ein armes Opfer der Priester. Achtung, Achtung, Sie kommen. Bitte bringen Sie uns schnell ein paar Laternen. Der Pfarrer entführt uns. Ja, und das wird rasend. Aber ja, selbstverständlich. Ich lasse Ihnen die Laternen sofort zurecht. Das ist im Augenblick geschehen. Nein, ich fühle mich nicht so besonders, Madame. Das ist alles. Ich habe nicht die Absicht, hier zu sterben. Deshalb gehe ich und nehme unsere Gäste mit. Wissen wir genau, warum. Und diese liebenswürdigen Menschen werden uns ein kurzes Stück begleiten, nur bis zum Kloster. Nur bis zum Kloster? Das sind aber wenigstens 3 Kilometer. 3 Kilometer? 3 Kilometer? Aber Sie haben doch gesagt, es ist nur ein Steinwurf weit. Aber ich habe Ihnen nicht gesagt, wie man den Stein wirft. Mit einer Schleuder fliegt er weiter als mit der Hand. Na, und erst mit einer Kanone. Sie wollen uns 3 Kilometer durch den Schnee jagen? Wir verlaufen uns ja. Nein, Madame, Sie können sich gar nicht verlaufen. Also rechts, da hören Sie die Wölfe heulen. Und da ist dann der Wald. Und links, da hören Sie den Sturzbach. Und da ist dann der Ort. Das wäre ja Wahnsinn. Also, wir bleiben selig. Es gibt doch eine größere Gefahr. Sie droht von den bösen Räubern, die am Waldrand auf die armen Reisenden warten, um sie völlig auszuplündern. Aber Monsieur Martin, Sie machen Spaß. Es gibt keine bösen Räuber mehr. Das sind Geschichten aus alter Zeit. Gehen wir, mein Schiff. Kommt überhaupt nicht in Frage. Und wenn ich hier sterben muss. Ach, arme Törin. Wenn Sie nur wüssten. Wenn Sie was wüsste, mon père. Nichts. Nichts. Der Mönch sah ein, dass er wenigstens im Augenblick nichts weiter tun konnte. Der farbige Diener war ein großer, stämmiger Kerl. Der konnte zuschlagen. Und eine große Axt hatte er im Flur gesehen. Noch etwas hatte er gesehen. Ein großer eiserner Schlüssel steckte noch in der Tür der Schenke. Also zog er es vor, zunächst einmal nach Janu zu suchen, um wenigstens ihn zu retten. Nur mit einer Laterne bewaffnet machte er sich auf die Suche. Die dunklen, engen Korridore des Wirtshauses kamen ihm nun immer mehr wie eine tödliche Sackgasse vor. Auf einem Lager aus Stroh fand er schließlich seine Novizen. Allerdings hatte Janu mittlerweile selbst etwas gefunden. Die Liebe in Gestalt von Mathilde. Unseliger! Mit einem Mädchen! Schön, das ist eine vorübergehende Schwäche. Ich verzeih sie dir. Wir sprechen später darüber. Aber jetzt auf ins Kloster. Nein, mon père. Du willst nicht mit ins Kloster? Nein, mon père. Du jämmerlicher Wicht! Rühren Sie nicht an, er gehört Ihnen nicht mehr. Er gehört mir. Und deine Berufung, mein Sohn? Meine Berufung ist, sie zu lieben und ich werde sie lieben bis in den Tod. Ah, das ist vielleicht sehr schnell soweit. Und selbst nach dem Tod liebe ich sie noch, wenn sowas möglich ist. Oh, mein Gott, mein Gott. Komm, Janu, ich muss mit dir sprechen. Komm, komm, komm. Bitte denk an deinen Vater. Du darfst es einfach nicht. Du kannst einem Gerichtspräsidenten keine Schwiegertochter aus einer solchen Familie zumuten. Wenn die Mathilde nicht passt, sind wir geschiedene Leute. Du bist verblendet. Ich erkenne dich nicht wieder. Du siehst mich böse an. Sprichst mit harten Worten zu mir. Und das nennst du Liebe? Ich habe nicht behauptet, sie zu lieben. Verstehen Sie? Oh. Adieu, Janu. Du bist ein verlorener Sünder, mein Sohn. Als sich der Mönch zurück in die Gaststube schlich, war diese zu seinem Erstaunen menschenleer. Das Licht war gelöscht, das Feuer im Kamin verglommen. Oh, der Herrgott wird mir vergeben. In diesem Haus gibt es auch nicht einen Gerechten, der gerettet werden könnte. Der einzige Gerechte hier bin ich. Und doch, daran habe ich meine Zweifel. Oh mein Gott. Die Türe war verschlossen. Der Schlüssel steckte nicht mehr. Wirst du wohl aufgehen? Wirst du wohl aufgehen? Wie eine fröhliche Karnevalsschar strömten die Gäste übermütig herein. Der Mönch erkannte, der viele Wein hatte den Zechern die Sinne vernebelt. In ihren Augen schien es alles ein einziger großer Spaß zu sein. Oh, ein Schlüssel! Suchen Sie ihn, mon père! Ich finde das nicht zum Lachen. Lassen Sie mich bitte gehen! Also gut, mon père! Suchen Sie nicht mehr! Wir haben ihn dem Neger gegeben! Dem Neger! Bleich und ermattet sank der Mönch auf einen Eichenstuhl nieder. Er war gefangen. Dein Sie vernünftig und gehen Sie schlafen, Mumpel. Bin ich müde? Ich bin überhaupt nicht müde. Ich bin nicht müde. Es blieb ihm nun nichts, als mit den anderen Gästen, halb irr vor Angst, die steile Holztreppe hinanzusteigen und sich, wie jene, in sein Zimmer zu begeben, wohl wissend, was ihn erwartet. Will nicht nach oben, das ist der Wille des heiligen François-Regie. Aber Sie kriegen das schönste Zimmer. Nun ist es aber genug, mon père. Guten Morgen, Nacht, mon père. Ach, wie lieb von Ihnen. Hören Sie mal, das Zimmer ist ein Eiskeller, ein Eiskeller. In der Kälte holt man sich ja den Tod. Oh la la, hier wird man ja geradezu. Ich ziehe mich das gar nicht aus. Warten Sie ein bisschen. Sie bekommen einen guten heißen Schlafdunk. Der wird Sie aufwärmen. Den bringe ich Ihnen, wenn Sie im Bett liegen. Ja, komm, sehr schön, aber schnell. Wie gute Idee, doppelte Portion für mich, bitte sehr. Ein bisschen plötzlich. Heimlich, als alle in ihren Zimmern verschwunden waren und arglos in den klammen Betten zu liegen schienen, wagte der Mönch einen letzten Versuch. Er öffnete leise die knarrende Tür und wollte schnell die Treppe hinabhuschen. Da vertrat ihm der Diener den Weg. Wo wollen Sie hin? Es steckt kein Schlüssel in meiner Tür. Sie brauchen auch keinen. Und wozu ist Schloss da? Oh, ich meine ja bloß... Kaum war Fetisch, der Knecht, die Treppe hinabgestiegen, sank der Mönch in sich zusammen. Er wusste, wenn er in seiner nachtschwarzen Kammer blieb, würde sie zu seinem kühlen Grab. Die Tür konnte er nicht verschließen, und der Schrank war zu wuchtig, als Barrikade gebraucht zu werden. Er durfte nicht einschlafen, denn die Mörder lauerten schon gierig. Was ist das? Ein guter Nachttrunk, um Sie aufzuwärmen. Ah ja, der Nachttrunk. Aber oh, mir ist nicht kalt, überhaupt nicht. Sie zittern ja vor Geld. Ah, unsinnig, zittere ich vor Geld. Doch, und wie Sie zittern. Trinken Sie das, das wird Sie wärmen. Oh, schön warm Wasser. Oh, ist der heiß. Oh la la, ist der heiß. Der ist so schön heiß, den kann ich nachher im Bett trinken. Nein, sofort, wir brauchen die Schalen. Na gut, ich trinke ihn gleich, auch wenn er heiß ist. Oh la la, ist der heiß. In einer einzigen Drehung wandte der Mönch sich vom grimmigen Diener ab und es gelang ihm, in Windeseile den tödlichen Schlaftrunk heimlich in das Weihwasserkesselchen zu gießen, das unter dem Kruzifix an der Wand hing. Oh, ist der heiß. Aber gut. Sagen Sie mal, was ist denn da alles drin, dass der so gut schmeckt? Sie müssen mir das Rezept verraten. Wollen Sie noch eine? Oh, nein, danke. Das wäre Naschhaftigkeit. Aber für ein Licht wäre ich dann... Wozu brauchen Sie Licht, wenn Sie doch gleich schlafen? Sofort! Ja, das ist natürlich was anderes. Vielleicht konnte es ihm gelingen, mit einem anderen Gast zusammen wach zu bleiben. Falls überhaupt noch jemand am Leben war. Schließen Sie bitte die Tür. Also unter uns, der Schlaftrunk, hat er ihn geschmeckt? Mit einem ordentlichen Schuss Whisky war er ganz passabel. Aha. Und wie fühlen Sie sich? Sehr wohl, danke der Nachfrage. Sehr wohl. Fühlen Sie sich wirklich sehr wohl? Ja, sehr. Warum interessiert Sie meine Gesundheit? Oh, ich möchte nicht, dass Ihnen was zustößt. Ich hoffe, Sie nehmen es nicht übel, wenn ich jetzt schlafe. Ich würde mich aber gern noch etwas mit Ihnen unterhalten, Milord, nur so. Es sei denn, wir spielen eine kleine Partie Karten, mon père. Oh, nein, Milord, das darf ich nicht. Nein, das geht nicht, das ist vollkommen ausgeschlossen. Das ist vollkommen unmöglich. Ich meine, das ist absolut nicht mit unserer Ordensregel. In Ordnung, gute Nacht. Bitte nicht einschlafen, Milord, nicht einschlafen. Also schön, wo sind die Karten? In meiner Hosentasche. Und wo sind Ihre Hosen? Auf meinem Kopf. Wie hoch spielen wir? Aber mein bester Lord, Sie wissen, dass ich einem Bettlorden angehöre. Ich besitze keinen Sou. Spielen wir um die hübsche Reliquie. Die Reliquie? Mhm. Ja. Tut mir leid, Milord. Niemals. Ich finde ihn so hübsch. Ich meine ihren heiligen Schein. Er ist wirklich sehr hübsch. Sehr hübsch. Da lohnt sich noch ein kleines... Milord! Milord, lassen Sie mich nicht allein. Wachen Sie auf. Bitte wachen Sie auf. Also gut, ich verletze das Weichgeheimnis, auch wenn ich auf ewig verdammt werde. Ich nehme es hin. Hören Sie, Milord. Hier geschehen fürchterliche Dinge. Milord. Milord. Ach, ach, ach. Da brauchte ich die Trompeten des jüngsten Gerichts. In blinder Panik stolperte der Mönch durch die kalten Flure, stieß bald hier eine Tür auf, bald dort. Unselige, wacht auf! So was vom Himmels willen, auf! Wacht doch auf! Sie sind in Lebensgefahr! Wacht doch auf! Oh, Sherry! Oh mein Gott! Madame, bitte wachen Sie auf! Sie müssen jetzt aufwachen! Heiliger François Regis. Aber nein, Madame, der bin ich nicht. Es war vergebens. Alles lag in tiefem Schlaf. Schon wetzten die Wirtsleute ihre Messer. Etwa um dieselbe Stunde kämpften sich zwei berittene Gendarmen in tiefer Nacht durch das Schneetreiben. Sie schienen auf der Suche zu sein. An einem Strick führten sie einen kleinen, rabenschwarzen Affen hinter sich her. Plötzlich machten sie Fußspuren im Schnee aus. Mit einem Mal tauchte ein nächtlicher Wanderer, seiner Kleidung nach ein fahrender Händler, aus dem düsteren Wald auf. Hallo! Das ist ja der Affe vom Leierkastenmann. Wir haben ihn unter einem Baum gefunden, ganz verängstigt. Wissen Sie vielleicht, wo sein Herr ist? Gestern habe ich ihn noch gesehen. Da war er auf dem Weg zur Roten Herberge mit seinem Affen und der Drehorgel. Besten Dank auch. Schon recht. Der dickliche kleine Mönch war inzwischen die Stiege zum Dachboden hinaufgeschlichen, um sich zu verstecken, bis der Morgen graute. Zu seinem Entsetzen tat sich schlagartig der Boden unter ihm auf. Ah! Durch eine verborgene Falltür stürzte er in die Tiefe hinab. Als er aufschlug, sah er sich von den mörderischen Wirtsleuten umzingelt. Was ist denn hier los? Ah, sieh mal wieder! Er kommt und geht, wie es ihm passt. Er ist überall, wie eine Küchenschlange. Nicht weiter als in Frieden gehen. Oh, aber nicht so schnell. Wir haben noch eine kleine Rechnung zu begleichen, mein Freund. Ich habe nichts Böses getan. Und wer hat Sie alle beschwindelt, dass Sie mein Haus verlassen? Und wer hat ein windiges Päfflein mitgebracht, das meiner Tochter den Kopf verdreht? Sie hat sich in den Kopf gesetzt, ihren kleinen Mönch zu heiraten. Oh, Mademoiselle. Oh, jetzt ist es zu spät. Das Unglück ist geschehen. Sneekopf ist nichts mehr zu machen. Aber Sie haben gute Arbeit geleistet. Petit, du bringst ihn sofort in sein Zimmer. Oh, nicht doch. Ich könnte ja nicht schlafen, wo ich weiß, dass Sie Schwierigkeiten haben. Ich bin verpflichtet, Töchter zu ermahnen, den Eltern Ehrerbietung zu erweisen. Ehrerbietung. Oh, Mademoiselle, Sie haben so brave Eltern. Ein Vater, der so viele Opfer für Sie bringt. Ich bitte Sie, Mademoiselle. Will kein Gendarm und damit passt das. Oh, missratene Tochter. Aber das wirst du noch bereuen. Petit! Auf der anderen Seite muss man auch Verständnis für Sie aufbringen. Auf einmal steht er hierbei. Jetzt verstehen Sie mich nicht, Monsieur. Ich möchte nichts gegen einen Gendarmen sagen, aber überlegen Sie doch mal. Was ist schon ein Gendarm? Sollte ein Unglück passieren, wer entscheidet dann, ob einem der Kopf abgeschnitten wird oder ob einem nicht abgeschnitten wird? Das tut der Präsident des obersten Gerichtes. Warum sprechen Sie vom Kopf abschneiden? Oh, das ist mir nur so rausgerutscht. Ich habe es nicht so gemeint. Ich halte es für besser, sich immer gleich an den lieben Gott zu wenden und nicht erst an die Heiligen. Und in der Justiz ist nun einmal der Gerichtspräsident, sozusagen der liebe Gott. Gerichtspräsident? Hast du das gehört, Marie? Sie reden doch bloß, um was zu sagen. Glauben Sie, ich gebe meine Tochter zum alten Gerichtspräsidenten? Der ist doch verkalkt, ein Tapageist. Meine hübsche Kleine und deren Paar, das ist doch Degutant. Es soll vorkommen, dass Gerichtspräsidenten heiratsfähige Söhne haben. Ich kenne aber keinen. Da drüben ist einer. Er schläft in ihrer Scheune. Janou? Verflucht nochmal! Verflucht! Komm her, du! Was macht Ihr Vater? Was? Ich will wissen, was Ihr Vater macht! Um diese Zeit nehme ich an, da schläft er. Ich meine doch tagsüber, was hat er für einen Beruf? Ach so. Er ist Gerichtspräsident in Privat. Hier haben Sie meine Tochter, junger Mann. Sie gehört Ihnen. Und werden Sie dann die Trauung vollziehen? Werde ich? Ja, das heißt. Ich sage bestimmt nicht nein. Also schön, dann wollen wir keine Zeit verlieren. Also los, auf der Stelle. Aber doch nicht in einem Pferdestall. Und mitten in der Nacht, man könnte ja glauben, sie schämen sich, diese Hochzeit. Die Hochzeitsgesellschaft haben wir schon. Da oben, unsere Gäste. Aber die werden Sie doch jetzt nicht aufwecken wollen. Die schlafen doch fest. Warum denn nicht? Ein starker Kaffee wird Wunder, nicht wahr, Marie? Endlich brach der Tag an. In Windeseile holte das Wirtsehepaar ihre schlaftrunkenen Gäste, die kaum die Augen offen halten konnten, herbei, um der Trauung beizuwohnen. Bald war die Zeremonie von lautem Schnarchen begleitet. Meine lieben Kinder. Madame. Bevor ich nun die Worte spreche, die diesen Mann und diese Frau zu einem Leib, zu einer Seele vereinen, möchte ich noch etwas sagen, das mir sehr am Herzen liegt. Machen Sie gefälligst nicht so langsam, Owen. Tut mir leid, aber das gehört zur Zeremonie. Dann sehen Sie sich doch mal Ihre Hochzeitsgesellschaft an. Die sind ja schon ohne Predigt eingeschlafen. Nun beeilen Sie sich mit der Trauung und dann raus mit euch allen. Sonst ist es zu spät. Es wird nicht zu spät für Sie. Ich werde Ihnen die Abkürzung zeigen. Über die kleine Brücke? Ja, über die kleine Brücke. Ha, das ist eine gute Idee. Eine ausgezeichnete Idee. Die Hochzeit kommt uns teuer zu stehen. Wir werden zum Ausgleich wenigstens die Gäste. Ich habe dem Pfaffen versprochen, dass Sie bei der Trauung anwesend sind. So wenig. Und ich halte mein Wort. Aber später kann sehr leicht ein Unfall passieren. Man braucht mehr dazu, als man glaubt. Denn wenn dann die Liebe, die man, um eine Ehe zu schließen, im Herzen hatte, einmal verbraucht ist, was bleibt dann noch? Zwei arme Wesen, die eins an das andere gefesselt weitergehen. Weit. Ich will nicht sagen bis zum Tod. Denn ob verheiratet oder nicht. Der Tod kommt zu jedem. Eheleute werden allerdings schneller vom Tode ereilt. Ihr Priester wissen das. Wir beerdigen sie ja. Schauen Sie sich das doch mal an. Das sind doch keine Hochzeitsgäste, das sind Schlafmützen. Tut mir leid, aber unter diesen Bedingungen kann ich nicht weiter predigen. Sie haben lange genug gepredigt. Jetzt trauen Sie die beiden aber ein bisschen plötzlich. Plötzlich? Ganz recht, plötzlich. Was ist los? Ich habe plötzlich eine Gedächtnislücke. Ich habe die Segensworte für den ewigen Bund vergessen. Ach, die hast du vergessen. Na sowas. Nein. Ich glaube, sie fangen mir wieder ein. Wie Jean de Mézillac. Sind Sie gewillt, mit der hier anwesenden Mademoiselle Mathilde Martin den Bund der Ehe zu schließen? Ja. Mademoiselle Mathilde Martin, sind Sie gewillt mit dem hier? Zu Hilfe! Dame! Salut, Monsieur Martin. Salut alle zusammen. Vielen Dank, lieber Gott. Was schafft uns die Ehre? Wir haben eine gute Nachricht für den Drehorgelspieler. Aha. Wir haben seinen Affen gefunden. Na sowas. Bleibst du wohl hier? Festhalten. Wo ist das dumme Vieh denn bloß? Ja, wo ist es denn? Da. Von hier sieht man ihn. Da oben. Sehen Sie. Von da kann ich bloß ein Herr runterholen. Und sagen Sie mir auch gleich, dass er uns eine gute Flasche Wein spendieren könnte. Genau, da kommt er nicht drum rum. Ja, wenn er auch hier wäre, aber er ist schon weg. Was sagen Sie da? Wir haben da vorhin seine Drehorgel hier gehört. Er ist gestern Abend fortgegangen. Ohne seine Drehorgel? Weißt du nicht mehr, Martin? Er hat sie erst Pfannendach gelassen. Er versetzt seine Drehorgel, verliert seinen Affen. Viel bleibt ihm nicht mehr zu verlieren. Doch, sein Leben. Immerhin etwas merkwürdig. Ein Mann, der sein Arbeitsgerät, das Pfandtal, das... Nicht wahr? Das ist ungewöhnlich. Kann man das Instrument mal sehen? Die Drehorgel. Weißt du, wo sie ist, Fetisch? Möchte mal wissen, warum sie die im Heu aufbewahren. Sieht aus, als ob sie verstecken wollen. Verstecken? Oh, wir haben hier nichts zu verstecken. Sieh mal an. Ist doch bestimmt allerhand wert. Nur fürs Essen ist das teuer bezahlt. Er hat sehr viel gegessen und noch mehr getrunken. Ich habe direkt gewundert, dass ihn nicht der Schlag getroffen hat. Dabei ist es erstaunlich, dass er gestern Abend so spät noch weitergezogen hat. Da hat der Pater recht. Sehr weit kann er bei der Kälte nicht gekommen sein. Na schön, Monsieur. Also dann, bis man die Leiche gefunden hat, alter Verbrecher. werden wir uns ehrerbietig verabschieden. Und auch von Ihrer charmanten Tochter. Sie werden ohne uns ja sagen, Mademoiselle. Erlauben Sie mir eine bezauberte Hand, die noch keinen traurigen Dreieck zu küssen. Kommen Sie, Monsieur Martin! Ich komme! Monsieur Martin! Als die aufbrechenden Gäste vergnügt durch das kleine Portal hinausstrebten, lief der Wirt Martin ihnen verzweifelt nach. Doch er konnte nichts tun, solange die Gendarmen hier waren. Mit einem Mal blieb Pierre Martin das Herz stehen. Der Schneemann! Der Schneemann, in dem die Leiche des Leierkastenmanns verborgen war. Er stand mitten vor dem Hoftor und versperrte der Kutsche den Weg. Sie, hören Sie mal, der muss da weg. Der bleibt da stehen. Das ist mein Schneemann. Na, das wollen wir doch mal sehen. Der bleibt da stehen. Ich hänge an meinem Schneemann. Und wenn Sie noch so sehr dran hängen, wir fahren die Kutsche raus, verstanden? Los, meine Herrschaften. Aber Monsieur Martin, schämen Sie sich nicht, mit einem Schneemann zu spielen in Ihrem Alter? Was ist denn an Ihrem dummen Schneemann so besonders? Brauchen Sie sich doch einen neuen. Sie haben doch genug Schnee, oder? Hören Sie, Monsieur Martin, wenn Sie diesen lächerlichen Schneemann nicht in 2 Minuten aus der Fahrbahn unserer Kutsche entfernt haben, sei es mit Feuer oder Wasser, meinetwegen auch mit den bloßen Händen, dann garantiere ich für nichts mehr und streiche zur Selbsthilfe. Nur über meine Leiche. Er ist für uns ein Denkmal. Da sind ja nun, ich uns zum ersten Mal begegnet. Und diese beiden Kinder wollt ihr betrüben? Ihr habt kein Herz. Ich bin versetzt. Ganz langsam, es müsste doch gehen. Was hältst du davon, Fetisch? Wir sind ja zu viert. Also schön, wir rücken ihn weg, aber das machen wir allein. Ihr würdet ihn bloß kaputt machen. Brutale Bande. Oh, Ruck! Lieber Gott, bitte erlaube nicht, dass sie es schafft. Oh, Ruck! Oh, ja, lieber Ruck. Gott, was ist erlaubt? Unschuldig wie ein Neugeborenes bückte sich der Mönch, griff eine Handvoll Schnee, formte eine Kugel daraus und warf sie, wie zufällig, nach dem Schneemanne. Die anderen Gäste in ihrer Vergnügungssucht taten es ihm gleich, und im Nu war die schönste Schneeballschlacht im Gang. Warum lassen Sie uns denn nicht in Frieden? Wir haben ihn doch gar nicht gefangen. Es kam, wie es kommen musste. Von den Schneewellen unablässig getroffen, bröckelte der Schneemann. Da! Eine Nase, ein Auge, ein Gesicht. Pierre und Marie Martin wurden verhaftet und in Ketten abgeführt. Zähneknirschend blieb dem Wirt nichts anderes übrig, als zuzusehen, wie seine Beute in der Kutsche am Horizont verschwand. Siehst du, Marie, das wird dich hoffentlich lehren, einen Priester zu retten. Ich habe den Kutschen den kürzesten Weg gesagt. Ich glaube, ich werde so schnell nicht wieder in den Herberge einkehren. Diesmal haben sie eine gute Reise. Mathilde und der frühere Novize Janoux spazierten fröhlich ihres Weges, als seien Janoux, mein verlorener Sohn, ich frage dich ein letztes Mal. Ich bin ihr treu bis in den Tod. Aber dieses Mädchen ist nicht deine Frau. Das ist wahr, Janoux, ich habe vorher nicht Ja gesagt. Eben hast du es gesagt. Erst als sie die verfluchte rote Herberge hinter sich gelassen hatten, wagte es der kleine Mönch, seinen Mitreisenden reinen Wein einzuschenken. Falscher Priester! Ich? Wer hat denn das Beichtgeheimnis verletzt? Wer würde sich die Zunge rausreißen lassen, sagt er. Mir zu sagen, ich hätte das Beichtgeheimnis verletzt, nie im Leben würde ich das tun. Ich habe nur einen Schneeball genommen und dem Schneemann damit den Hut vom Kopf geworfen. Mehr habe ich nicht gemacht. Der liebe Gott. Sie haben ihm aber ganz schön dabei geholfen. Sie machen ihm doch wohl keinen Vorwurf daraus, das wäre ja die Höhe. Der Pater war bewundernswert. Wir schulden ihm eine Karte. Ich habe doch nur meine Pflicht getan, liebe Freunde. Ohne Worte, wie ein Schutzengel, habe ich die Hindernisse aus dem Weg geräumt. Fand ich immer einfach. Aber sie sind gerettet, das ist der schönste Lohn. Ah, da kommt die kleine Brücke. Ende gut, alles gut. Doch war da nicht noch die angesägte Brücke? Eines Tages würden vielleicht 2 andere Wanderer diesen Weg entlang stapfen. Und vielleicht würden sie die eingestürzte Brücke entdecken und die Kutsche, die zerschmettert auf dem Grund der Schlucht lag. Und vielleicht würden sie sich dann verdutzt fragen, was hier wohl geschehen sein mochte bei der roten Herberge.